Und dazu begrüßt sie Ulf Köhler. Heute mit einem Porträt eines Mannes, der das Konzentrationslager Buchenwald überlebt hat. Gerd Schramm. Er ist 15 Jahre alt, als er von der Gestapo verhört und 1944 ins Konzentrationslager eingeliefert wird. Der Grund: Gerd Schramms Hautfarbe ist schwarz. Als Sohn einer deutschen und eines afroamerikanischen Ingenieurs einer US-Stahlbaufirma ist er der einzige schwarze deutsche Häftling im Lager. Von hier konnten sie bis nach Erfurt sehen. Der Blick war meist schnurgerade, da wenn es hieß stillgestanden, schnurgerade nach oben, fertig aus. Und wenn es hieß, rührt euch, Mützen auf, na ja, dann hat man mal dahin geguckt. Oder nach dem Krematorium, wo die Flamme 3-4 Meter hoch aus dem oben rausgeschlagen ist. Überleben in der Mitte vom Block. Als schwarzer Häftling im Konzentrationslager Buchenwald. Feature von Angelika Zapf. Ich denke nicht oft an meine Kindheit. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich nicht in der Vergangenheit lebe und mit vielem abgeschlossen habe. Trotzdem möchte ich von Menschen, Orten, Begebenheiten und Erlebnissen erzählen, die mich geprägt haben. Der Mann, der diese Zeilen schreibt, ist Gerd Schramm, Überlebender des Konzentrationslagers Buchenwald. Schramms Vater, Jack Branson, ist ein Amerikaner mit schwarzer Hautfarbe, stammt aus Kalifornien und kommt 1927 als Vertragsarbeiter nach Deutschland. Dort verliebt er sich in Marianne, Tochter eines Erfurter Schneidermeisters. Jack geht zurück nach Amerika. Im Jahr darauf wird ihr Sohn Gerd geboren. Mit seiner schwarzen Hautfarbe fällt er bereits als Baby auf. Aber die Nachbarn gewöhnen sich schnell an den schwarzen Jungen. Ich kannte niemanden, den man wegen seiner politischen Einstellung oder seiner Herkunft abgeholt hatte. Niemand, der plötzlich verschwunden, heimlich untergetaucht oder geflüchtet war. Mir kam auch nicht in den Sinn, dass ich in Gefahr schweben könnte und deshalb vorsichtig sein müsste. Ich kann mich noch besinnen, in Witterda gab es vielleicht 4 Menschen, wo man sagen konnte, sie waren überzeugte Nazis. In ein Dorf, was zu dieser Zeit ungefähr 1000 Seelen gehabt hat. Die Witterdaer Grundschule war in einem hübschen kleinen Fachwerkhaus untergebracht, das auf einem Hügel unmittelbar neben der Kirche, dem Friedhof und dem neuen Schulgebäude für die höheren Klassen stand. Das Pfarrhaus befand sich etwa auf halber Höhe. Zur Schule gelangte man über die Totengasse, auf der die Särge zum Friedhof gebracht wurden, oder man musste an die 90 Sandsteinstufen hinaufsteigen. Mir war der zweite Weg lieber, weil ich dann hin und wieder Pfarrer Heinrich begegnete. Obwohl ich nicht zu seinen Schäfchen gehörte, steckte er mir öfter einen Apfel und eine Birne oder sogar ein Stück Schokolade zu. Dann bedankte ich mich artig mit einem "Gelobt sei Jesus Christus" und mein Tag fing gut an. Die ersten paar Jahre in der Schule, ich möchte sagen bis zur 3. Klasse, da war noch unser Schulleiter, der Hauptlehrer Richard, der war Reserveoffizier bei der Wehrmacht und nach Kriegsausbruch kam dort an seine Stelle ein 200%iger Nazi und der Lehrer Kramer. Der kam in der kackgelben Uniform manchmal schon zum Unterricht. Und der hat es auf mich abgesehen. Der hat uns Schularbeiten aufgegeben. Ich habe die Schularbeiten gemacht und habe trotzdem Hiebe von dem gekriegt. Gerd Schramm wächst als uneheliches Kind auf. Der Hauptlehrer und Ortsgruppenleiter der NSDAP, Kramer, beschimpft ihn wegen seiner schwarzen Hautfarbe als Saustück und Dreckschwein. Zum ersten Mal fühlt Gerd, wie es ist, als minderwertig betrachtet zu werden und nichts dagegen tun zu können. Gerd erhält von Kramer nur noch schlechte Zensuren und beschließt, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Er schwänzt die Schule und Kramer zeigt ihn an. Nachweislich konnte er mir 17 Stunden nachweisen, die ich geschwänzt hatte. Und diese 17 Stunden, die sollten mich ins Erziehungsheim bringen. Er hat dann alle Erziehungsheime über das Jugendamt, Kreisjugendamt Weißensee, die haben dann nicht so mitgespielt, als er wollte. Dann ging es weiter bis vors Bezirksgericht Erfurt. Und die haben dann gesagt, die Klare wird abgewiesen, weil die Gründe für eine Klare gar nicht ausreichend sind. Naja, und dann hat er sich, das weiß ich nicht, nehme ich an, höchstwahrscheinlich an die Gestapo gewendet. Nämlich, warum sollte die Gestapo mit einmal auf mich aufmerksam worden sein? Am 9. Juli 1941 beantragte das Jugendamt beim zuständigen Vormundschaftsgericht in Erfurt, mich bis auf Weiteres in eine Fürsorgeeinrichtung einzuweisen. Im Klartext bedeutete das, ich sollte in ein Heim. Als Begründung steht unter Punkt 3, Gerd Schramm befindet sich in einer gemischten Klasse. Er wird im November des Jahres 13 Jahre. Bei dem Eintritt geschlechtlicher Reife ist größte Vorsicht geboten. Er ist deshalb aus der Schule zu verweisen. Gleichzeitig muss er auch aus dem Dorfe entfernt werden. Das Erfurter Amtsgericht stimmte den Empfehlungen des Jugendamtes unverzüglich zu. Es entschied, dass ich nach § 63 Ziffer 267 des Reichsgesetzes für Jugendwohlfahrt zwecks vorläufiger Fürsorgeerziehung in einem Heim untergebracht werden sollte. 3 Wochen nach dem Gerichtsbeschluss holt die Mutter ihren Sohn nach Langensalza, um so dessen Heimeinweisung zu verhindern. In Langensalza findet Gerd bei seiner Mutter, die inzwischen verheiratet ist, und den 3 Geschwistern ein neues Zuhause. Er beendet die Schule. 1942 fällt sein Stiefvater Willi an der Front. Gerd ist nun der Älteste. Ich wollte Autoschlosser lernen, aber ich durfte nicht, weil ich nach den Rassengesetzen der Nazis nicht arisch war, durfte ich nicht lernen, durfte nur als Hilfsarbeiter in einer Autoschlosserei arbeiten. Die Autoschlosserei war die Firma Greiner in Langensalza. Der Morgen des 6. Mai 1943 versprach einen sonnigen, warmen Frühlingstag. Kurz nach der Frühstückspause trug Herr Greiner mir auf, die Folgen eines von Lehrlingen verpfuschten Ölwechsels zu beseitigen. Auf dem Boden der Grube, in der wir an den Fahrzeugen herumschraubten, hatte sich eine ziemlich große Lache gebildet. Ich zwängte mich am Auto vorbei, die Treppe hinunter und legte gleich los. Als ich fremde Stimmen hörte, lugte ich von unten durch den schmalen Schlitz zwischen Grubenrand und Auto. Direkt vor meiner Nase standen 4 schwarze lederne Stiefel mit hohen Schäften. Einer fuhr mich an, bist du Schramm, auf der Stelle rauskommen. Eine halbe Stunde marschierten die Kerle mit mir wortlos durch die Stadt, bis wir schließlich am Rathaus anlangten. Gerd Schramm kommt in Langensalza in Polizeigewahrsam, wird in eine Zelle gesperrt, allein, erst 14 Jahre alt. Der Hausmeister aus der benachbarten Berufsschule entdeckt ihn 2 Tage später am Fenster. Er bringt Brote und Malzkaffee. Nach 8 Tagen geht es in das Polizeigefängnis auf dem Erfurter Petersberg, von dort nach Weimar zur Gestapo-Dienststelle. Begrüßt wurde ich von Unterscharführer Bachner, hieß der Mensch. Ich wurde mit einer Limousine, mit einem Personenauto dorthin gebracht, ausgestiegen. Und da hat er mir den Schlüsselbund, den er hatte, ein paar Mal ins Gesicht gehauen, hat mich getreten, ich ging zu Boden und dann ist er mit den Füßen auf mich. Irgendeine Macht war in mein Leben eingebrochen und hatte mich, einen 14-Jährigen, schlagartig und willkürlich aus allem herausgerissen. Dass mir durch die Rassengesetze seit langem Gefahr drohte, hatte ich nicht geahnt. Aufgegangen ist mir das erst, nachdem ich bei der Gestapo in Weimar meinen Schutzhaftbefehl unterschreiben musste. Weil auf diesen, und es war so ein roter DIN A4-Bogen, Dort stand, wird aufgrund des Reichsrassengesetzes auf unbestimmte Zeit nicht unter 15 Jahren inhaftiert. 2 Tage danach, am 20. Juli 1944, musste ich auf Transport. Man sperrte mich und etwa 50 weitere Männer in einen geschlossenen Viehwaggon. Während weitere Wagen angekoppelt wurden, gab es plötzlich Fliegeralarm. Wir standen eingepfercht in dem Waggon und völlig ohne Deckung mitten auf der Ladestraße. Kurz darauf hörten wir schweres Flakfeuer und die Einschläge von Bomben. Tiefflieger dröhnten. Ich sah mich um. Ich war mit Abstand der Jüngste. Der Zug fuhr langsam. Es kam mir so vor, als ginge es bergauf. Irgendwann unterbrach einer das Schweigen. Er sagte leise: Leute, macht euch bereit, es geht nach Buchenwald. Dann mussten wir hier antreten und da kam hier durchs Tor rein der erste Schutzhaftlagerführer und hat uns hier die Ansprache gehalten. Die war ganz kurz: In meinem Lager gibt es nur Lebende und Tote. Und dann hat er sich umgedreht und ist wieder gegangen. Ich habe so dünne Sohlen unter den Schuhen. Das sind so eine Trainerschuhe, Hirschleder. Und die haben dünne Sohlen und das ist nichts für sie, für so ein Pflaster. Ich bin mit Gerd Schramm noch einmal nach Buchenwald zurückgekehrt. Vom Lagertor geht der Blick weit hinunter in die Landschaft. Es ist April. Erstes zartes Frühlingsgrün, leichter Nieselregen und Wind. Das Gelände ist leicht abschüssig. Hinter uns werden Besuchergruppen geführt. Wir beide gehen immer weiter hinunter, immer tiefer in die Vergangenheit. Dann ging es weiter hier in die Desinfektion, am Krematorium vorbei, da runter in die Desinfektion, da hinten das Gebäude, was da so über den Zaun rausguckt, das ist die Desinfektion. Dort wurden wir desinfiziert, Haare geschnitten, alle Haare, die ein Mensch hat, desinfiziert, in die alte Entlassungsbrühe getaucht, untergetaucht und dann draußen nackig stehen und warten, bis der Transport fertig war. Und dann ging es darüber in die Kammer, das große Gebäude. Gerd Schramm ist ein deutscher Häftling mit schwarzer Hautfarbe im Konzentrationslager Buchenwald. In der Häftlingspersonalkarte finden sich folgende Angaben zu seiner Person. Grund: politisch Negermischling ersten Grades. Größe: 169 cm. Gestalt: mittelstämmig. Gesicht: oval. Augen: braun. Mund: wulstig. Zähne: vollständig. Sprache: Deutsch. Besondere Kennzeichen: Hautfarbe kaffeebraun. Darunter ein Passbild von einem Kind. Das Datum: 20. Juli 1944. Die erste Nacht war entsetzlich. Wie die Ölsardinen lagen wir in der Box, Körper an Körper. Wenn sich einer umdrehen wollte, mussten sich alle umdrehen. Die muffigen Schlafdecken scheuerten auf der Haut. Mein Magen knurrte, weil ich den ganzen Tag nichts gegessen hatte, und bald verkrampften sich meine Glieder. Die Enge war bedrückend. Ich fand keinen Schlaf, starrte in die Dunkelheit, hörte den Atem von vielen hundert Menschen. Gerd Schramm wird ins kleine Lager eingewiesen, das Quarantänelager. Ende 1942, auf Anweisung der SS gebaut, müssen alle Häftlinge die ersten Tage dort zubringen. Wer überlebt, kommt entweder ins große Lager oder in eines der zahlreichen Außenkommandos. Insgesamt zählt das Konzentrationslager Buchenwald zu dieser Zeit 65.000 Häftlinge, Männer, Frauen und Kinder. Mehr als die Hälfte von ihnen befinden sich in Außenlagern. Man bekam eine Schlafstelle zugewiesen, eine Decke, einen Blechnapf und mit etwas Glück auch einen Löffel ausgehändigt. Im Eiltempo ratterte jemand die allgemeinen Blockregeln herunter. Dann war man als Neuzugang im kleinen Lager vollkommen auf sich gestellt. Im ersten Moment wusste ich gar nicht, wohin mit mir. Die vollgestopfte Baracke, die bis unter die Decke reichenden Schlafregale mit verdreckten Strohsäcken, deren Inhalt nur noch aus Streu bestand, die stark abgemagerten Menschen, die verschiedenfarbigen Winkel an der Kluft, die Nummern. Vom Blockältesten bekommt Gerd Schramm einen roten Winkel. Seit dem ersten Tag trägt er die Nummer 49.489 und gehört im Lager zur Gruppe der politischen Häftlinge. Von Juli 1937 bis Ende des Krieges sind insgesamt 250.000 Männer, Frauen und Kinder aus ganz Europa in Buchenwald und seinen Außenlagern inhaftiert. Wie viele schwarze Häftlinge nach Buchenwald verschleppt wurden, ist heute nicht mehr bekannt. Am ersten Morgen sah ich, wie der Stubendienst durch den Mittelgang lief und die Toten aus den Boxen holte. Wie er sie im Stapel vor dem Block ablegte, 5 längs, 5 quer, damit das Zählen schneller ging. Wie ein paar Stunden später das Leichenkommando kam, die Körper auf Holzkarren warf und wegbrachte. Später traute ich mich, einen Stubendienst zu fragen, wohin die Leichen gebracht wurden. Er schaute mich erstaunt an. Wie, wohin? Die gehen über den Rost. Ich wurde immer verschlossener, näherte mich niemandem und ließ niemanden an mich heran. Den seelischen Zusammenbruch konnte nur vermeiden, wer abstumpfte und sich einen Schutz zulegte. In der DDR hat Gerd Schramm nicht gern öffentlich über seine Erlebnisse im Konzentrationslager gesprochen. Auch seinen eigenen Kindern hat er nur wenig von dieser Zeit erzählt. Er wollte sie nicht belasten. Heute lebt er allein in Eberswalde. Die Kleinstadt geriet 1990 in die Schlagzeilen der Medien. Neonazis hatten einen 28 Jahre alten Angolaner ins Koma geprügelt, aus dem er nicht wieder erwachte. Seitdem besucht Gerd Schramm Schulen und spricht mit Jugendlichen über Buchenwald und über die Zeit des Nationalsozialismus. Das ist mein Block hier. Und hinten im A-Flügel habe ich gelegen. Da kann ich Ihnen noch die Stelle zeigen, wo mein Bett gestanden hat. Müssen wir aber hier lang. Außen ging so eine Treppe in den oberen Stock. Und im Waschraum standen zwei Fontänen, so eine runden Becken mit 7, 8 Hähnen rundherum, kaltes Wasser, und da konnten sie sich waschen. Nun stellen Sie sich vor, wenn der Block mit 500 Mann belegt war und die sollten sich an den zwei Fontänen waschen. Oder die mussten auf die Toilette gehen. Wissen Sie, was da los war? Und hier ging der Eingang rein, sehen Sie ja noch. Hier war die Schwelle. So, hier war eine Tür und das war der Schlafraum für 125 Mann. Nach Ankunft im kleinen Lager in Buchenwald wird Gerd Schramm später ins große Lager überstellt. Er kommt in den Block 42. Dort gibt es nur politische Gefangene. Der Blockälteste heißt Otto Grosse. Er ist Kommunist und erklärt Gerd die Regeln im Lager. Ich hätte nicht überlebt, wenn nicht die Elternhäftlinge mir die Verhaltensweise im KZ erklärt hätten. Ein falscher Tritt und das hätte dazu führen können, dass man im Krematorium gelandet ist. Man muss hier zwei Namen nennen, einmal Willy Bleicher und Hans Neumeister, der Kapo von der Häftlingsschreibstube. Ohne dem wäre es auch nicht gegangen. Kurz bevor das Licht gelöscht wurde, rief Otto Grosse mich zu sich. Ich habe Bescheid von der Arbeitsstatistik. Du kommst ins Kommando Steinbruch. Bis jetzt konnte ich nichts dran ändern. Ich wusste nicht, ob das eine schlechte oder eine ganz schlechte Nachricht war. Gerd Schramm wird als Träger im Steinbruch eingesetzt. Den Weg dorthin geht es im Laufschritt. Zusammen mit den anderen Häftlingen arbeitet er 13, 14 Stunden. Wer vor Erschöpfung zusammenbricht und liegen bleibt, wird von den SS-Mannschaften erschossen. Abends schleppen die Häftlinge die Leichen ihrer Kameraden zurück ins Lager. Dann beginnt das abendliche Zählen. Der Abendappell hat angefangen so um 19 Uhr und hat unterschiedlich gedauert. 3 Stunden, 5 Stunden, 10 Stunden. Wir sind Weihnachtsheiligabend 1944 zu 45 sind wir aufgerückt um 19 Uhr und eingerückt früh um 5. Das hatte verschiedene Ursachen. Manchmal, dass die Idioten da oben den Bestand nicht zusammengekriegt haben. Wenn 35.300 im Lager waren, dann musste der Appell die 35.300 ausbringen. Zwischendurch waren da aber 20, 30 oder noch mehr gestorben oder totgeschlagen worden. Und wenn die Gesamtsumme nicht gestimmt hat, dann blieben die Häftlinge eben so lange stehen, bis die Gesamtsumme gestimmt hat. Und dort in der Mitte habe ich gestanden. Hat mein Blockältester angewiesen, mich da hinzustellen, damit der Blockführer, der vorne lang oder an der Seite lang ging, mich nicht erkannte. Ausgemergelt, hungrig. Gerd Schramm hält die Tage im Steinbruch kaum durch. Dann wird er versetzt, kommt ins Baukommando 3 zu den Maurern. Der Blockälteste Otto Grosse hat das angewiesen. Am 24. August 1944 wird Gerd Schramm bei einem amerikanischen Fliegerangriff auf die Gustloff-Werke in der Nähe des Lagers verschüttet und durch einen Splitter am Kopf schwer verletzt. Gerd Schramm wird in die Tischlerei abgestellt. Wieder steht dahinter die Entscheidung des Blockältesten, der mit seinen Kontakten innerhalb des Lagers den Jungen vor dem Zugriff der SS schützt. Bei den beiden Tischlern lassen die SS-Offiziere kleine private Geschenke für ihre Angehörigen und Liebsten anfertigen. Der Verantwortliche in der Gerätekammer ist SS-Unterscharführer Springer. Der stammt von Erfurt und hat im Nebenhaus, wo mein Großvater, wo ich geboren bin, im Nebenhaus hat er gewohnt. Der hat mir hin und wieder mal ein Stück Brot gegeben. Ein SS-Unterscharführer. Und war aber ein großes Schwein. Der hat die 8000 russischen Kriegsgefangenen mit erschossen. Auf der einen Seite Mensch, auf der anderen Seite eine Bestie. Also kann man doch sagen, der Mensch hat immer zwei Gesichter. Ende 1944 spitzt sich die Lage in Buchenwald zu. Der Krieg kehrt nach Deutschland zurück. Im Osten und Westen werden die Konzentrationslager geräumt. Anfang 1945 kommen mehr als 10.000 Häftlinge aus Auschwitz. In Buchenwald gibt es in den Baracken keinen freien Platz mehr. Viele Häftlinge bleiben draußen, erfrieren, verhungern unter freiem Himmel. Im Lager türmen sich Leichenberge. Die Alliierten sind auf dem Vormarsch. Anfang April rücken die Panzer der 3. US-Armee unter General George Patton nach Thüringen vor. Am 11. April arbeitet Gerd Schramm in der Gerätekammer und Tischlerei. Und der 11. April sagt der eine Häftling, mit dem ich da zusammen war, geh mal zu deinem Blockältesten hin, ich habe für den irgendwas gemacht. Bring das mal deinem Blockältesten hin. Und ich bin nun in die Lagerstraße über den Appellplatz und mit einmal gingen die Sirenen. 3 Minuten, es war Feindalarm. Und der Rapportführer rief durch die Radiosprechanlage, sämtliche SS-Angehörige sofort das Lager verlassen. Da habe ich mir gedacht, was ist denn nun los? Und mit einmal kommt ein Häftling über den Appellplatz gerannt mit einem Karabiner auf der Schulter. Ich habe gesagt, das gibt's nicht. Und dann kamen noch mehrere, alle bewaffnet. Nach geraumer Zeit hörten wir über die Lautsprecher die Stimme des ersten Lagerältesten Hans Eiden. Kameraden, wir sind frei, bewahrt Ruhe und Ordnung. Es war nicht die Stimme, die mich fast umwarf, es war das Wort Kameraden. Laut und deutlich hallte es über den Platz und in die Blöcke. Kameraden. Alle hatten es gehört. Wir schauten uns fassungslos an. Dann brach ein unglaublicher Jubel los. Wir umarmten uns, lachten und weinten zugleich. Es war vorbei. Wir hatten es geschafft. Wir waren am Leben geblieben. Ich empfand eine unbeschreibliche Dankbarkeit. 2 Jahre lang war ich von brutalen Schindern umgeben gewesen, denen ich als unwertes Leben galt. Ich hatte selber nicht damit gerechnet, zu überleben. In solch aussichtsloser Lage auf Menschen zu treffen, die eine humane Haltung vertraten und bereitwillig ihr eigenes Leben für mich aufs Spiel setzten, das war der eigentliche Einschnitt, das eigentliche Glück gewesen. Am 19. April 1945 gibt es auf dem Gelände des Konzentrationslagers Buchenwald eine Trauerfeier. 21.000 Häftlinge treten an, unter ihnen auch 904 Kinder und Jugendliche, um den 56.000 Toten die letzte Ehre zu erweisen. Nach Kriegsende setzen die Amerikaner Gerd Schramm als Chef in einem Verpflegungslager ein. Kurze Zeit später ziehen sie aus Thüringen ab. Gerd Schramm nimmt eine Stelle als Dolmetscher bei der sowjetischen Militäradministration an. 1946 verlässt er Deutschland, geht nach Frankreich, wird Bergmann, kommt wieder zurück und arbeitet bei der Wismut. Er heiratet. 1953 kommt die Tochter zur Welt, ein Jahr darauf sein Sohn, später eine zweite Tochter. Die Familie lebt in Langensalza. Dann siedelt sie ins Ruhrgebiet über. Die Schwiegermutter ist es, die die Familie zwei Jahre nach dem Bau der Mauer unter Vortäuschung einer schweren Krankheit wieder zurück in den Osten zwingt, 1963. Sie werden in Eberswalde angesiedelt. Dort bekommt Gerd Schramm eine Stelle als Busfahrer, qualifiziert sich zum Werkstattschlosser, Meister und Werkstattleiter, wird Abteilungsleiter im Fuhrpark beim Tiefbaukombinat in Eberswalde. Mitte der 80er Jahre schmeißt Gerd Schramm seinen Job hin und beginnt neu, als selbstständiger Taxifahrer. Nach 30 Jahren zerbricht seine Ehe. Als im November 1990 in Eberswalde Neonazis den aus Angola stammenden Amadeo Antonio Chiova zu Tode prügeln, wird bei einer Taxifahrt auch Gerd Schramm von rechtsradikalen Jugendlichen bedroht. Sie pöbeln und beleidigen ihn wegen seiner Hautfarbe, wollen ihm das Auto wegnehmen. Gerd Schramm lässt sie einsteigen, tritt das Gaspedal durch und rast über die Brandenburgischen Alleen. Den Wagen wegnehmen, das könnt ihr gern probieren. Gesetzt den Fall, ihr kommt hier heil raus. Er zeigt auf den Tacho und fragt, ob sie sich vorstellen können, wie ihr Kopf aussieht, wenn er das Auto mit dieser Geschwindigkeit an den Baum setzt. Totenstille im Wagen. Gerd Schramm bringt die Jungs zum gewünschten Ziel, fährt rechts ran. Sie zahlen, steigen aus und er schaut ihnen noch eine Weile nach, wie sie langsam verschwinden. Überleben in der Mitte vom Block. Als schwarzer Häftling im Konzentrationslager Buchenwald. Feature von Angelika Zapf. Es sprachen Ariane Burbach und Martin Seifert. Zitate aus dem Buch »Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Mein Leben in Deutschland« erschienen im Aufbau Verlag 2011. Originaltonausschnitte aus der Sendung »Figaro trifft« Gerd Schramm im Gespräch mit Thomas Bille. Redaktion Ulf Köhler. Schnitt Christian Grund. Ton Holger Klimchen, Regieassistenz Matthias Seimer, Regie Henry Bernhard. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2012. Nachtrag. Am 25. April 2014 wurde Gerd Schramm für seine Initiative gegen Rechtsextremismus mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. Gerd Schramm verstarb am 18. April 2016. Heute trägt eine Straße in Erfurt seinen Namen, Gerd-Schramm-Straße.